Möchte euch mal in eine Vorstellung hineinladen. Stellt euch mal vor, ihr würdet morgen sterben. Gut, gell? Stellt euch mal vor, ihr hättet die Nachricht gehabt, ihr müsstet morgen sterben. Und immer die Ruhe. Dankeschön. Und stellt euch mal vor, ihr hättet den letzten Abend heute. Und in diesem letzten Abend wären alle eure Freunde da. Also die ganzen Freunde wären da, eure Verwandten wären da, eure Familie. Alle Bekannten, also alle Leute, die euch wichtig wären, wären an diesem Abend da. Vielleicht wärt ihr bei euch zu Hause und ihr wüsstet, morgen sterbe ich. Was würdet ihr euren Leuten sagen? So der letzte Abend, bevor ihr weg wärt, was würdet ihr versuchen, den Leuten mitzugeben? Was würdet ihr eurer Familie sagen? Was würdet ihr eurer Familie sagen, euren Freunden, euren Bekannten? Stell dich mal diese Situation vor. Was würdet ihr denen mitgeben? Also ich bin bei der Überlegung nicht weit gekommen. Eigentlich können wir denen nichts mehr mitgeben. Aber was wir auf keinen Fall sagen würden, wären irgendwelche billigen, unwichtigen Sachen wie räum morgen dein Zimmer auf oder pass auf, dass du gut lernst in der Schule, sondern wir würden das Wichtigste geben, was wir überhaupt haben. Und als Jesus wusste, dass er gehen muss, hatte er genau diese Situation bei sich. Er hat gewusst, ich bin bald weg, ich sterbe bald und alle Leute waren da, seine Jünger waren da. Und wir wollen zusammen lesen, was er gesagt hat. Jetzt kommt die erste Bibelstelle, Johannes 14, Vers 27. Naja, also ich drehe mich jetzt um. Den Frieden lasse ich euch, mein Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Jesus hat gewusst, es gibt eine Dimension, es gibt eine Sache, die ist sehr, sehr wichtig. Eine Sache, die ich euch geben kann, die ich euch da lassen kann, nämlich meinen Frieden. Er sagt, Frieden gebe ich euch. Stellt euch mal vor, ihr wärt jetzt wieder bei eurer Familie. Würdet ihr sagen, Frieden gebe ich euch, meinen Frieden lasse ich euch? Bisschen anders, ne? Jesus hat gewusst, das Wichtigste, was ich denen geben kann, ist nicht irgendeine Lehre. Er hat die ganze Zeit gelehrt. Er hat gewusst, nach mir kommt jemand, der wird euch leiten. Das ist nämlich der Heilige Geist. Und dann sagt er gleich danach, Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch, sondern mein Frieden gebe ich euch. Das heißt, Jesus unterscheidet. Jesus unterscheidet zwischen dem Frieden von der Welt und Jesus unterscheidet von dem Frieden, den er gibt. Frieden lasse ich euch hier. Ich gehe nämlich und ich lasse euch Frieden. Und meinen Frieden gebe ich euch. Wie gibt die Welt Frieden? Er sagt nämlich, ich gebe euch nicht Frieden, wie die Welt euch gibt, sondern ich gebe euch den Frieden, wie ich sie euch gebe. Die Welt versucht uns Frieden zu geben, meistens durch Geld, durch Macht, durch Sex. Die versuchen uns in allen Bereichen auszufüllen. Viele, viele Leute versuchen das durch Sport, manche versuchen es durch Drogen, manche durch Alkohol, manche durch Partys. Und überall merkst du, ich finde den Frieden nicht. Das ist der Friede, den die Welt gibt. Das ist der Friede, den du hast, wenn du versuchst, ihn in der Welt zu suchen. Du kriegst den Frieden nicht durch Geld. Also ich bin jetzt seit einem halben Jahr fertig mit dem Studieren. Und mittlerweile bin ich in so einem Geschäft, wo es um ziemlich viel Geld geht. Also wir haben sehr, sehr reiche Leute und ja, also mehrere Millionäre haben wir auch. Und wenn du mit denen redest, glaub mir, die haben keinen Frieden. Die sind so gedrängt von ihrem Geld, wenn da die Aktien um 2% runtergehen, dann haben sie fast einen Herzinfarkt. Und uns ist es ja total egal, wie jetzt diese Aktienlage ist. Aber das ist Frieden, den wir haben. Leute, die Frieden in der Welt suchen, werden davon nur getrieben. Sie kriegen den Frieden in der Welt nicht. Man kann nicht Frieden durch Geld haben. Man kann nicht Frieden durch viele, viele Beziehungen kriegen. Man kann keinen Frieden bekommen durch Macht. Man kann keinen Frieden bekommen in Drogen. Man kann genauso wenig Frieden bekommen, wenn du auf irgendwelchen Partys da besoffen bist. Das ist alles ein Versuch, dein Bedürfnis, den du im Herzen trägst, zu stillen. Aber Jesus hat einen Frieden, der ist größer. Jesus hat einen Frieden und den hat er uns hier gelassen. Er hat gesagt, mein Frieden gebe ich euch. Und nicht so, wie die Welt gibt. Nicht mit diesem Geld, Macht, Sex, Drogen, sondern ich gebe euch meinen Frieden. In diesen Vorbereitungstreffen, die es hier immer gibt, die haben gesagt, dass es ist sehr wichtig, dass wir Frieden haben zwischen uns, zwischen Gott. Es ist wichtig, dass wir Frieden haben. Oder wir wünschen uns Frieden zwischen uns und zwischen unseren Familien. Wir wünschen uns Frieden zwischen uns und unseren Freunden, zwischen uns und unseren Bekannten. Wir suchen Frieden zwischen uns und unseren CVM-Gruppen. Aber wie bekommen wir den? Wie bekommen wir den Frieden? Jesus sagt gleich danach, er erklärt gar nicht, wie wir das bekommen. Er sagt nur, nicht so wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Das heißt, Friede ist sehr, sehr davon abhängig von der Angst, die du in dir trägst. Friede und Angst sind genau der Gegensatz, so wie Jesus das sagt. Wir wollen die zweite Bibelstelle zusammen lesen. Die ist zwei Kapitel weiter. Johannes 16, Vers 33. Ja, drehe mich wieder um. Das habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. Das heißt, Jesus wusste, er geht jetzt, er hat einen Haufen Sachen mit ihnen geredet. Und er sagte, das alles habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Genau das Gleiche wieder. Jesus sagt, Angst und Friede passen nicht zusammen. Du kriegst den Frieden, wenn du die Angst loslässt. Sobald du in die Angst hineingehst, hast du eigentlich alles verloren, was Jesus an Frieden verheißen hat. Ich möchte ein bisschen ermutigen, heute Abend, und euch zeigen, wo ist der Schlüsselpunkt in dem Thema Frieden. Wie bekommen wir den Frieden, den Jesus uns verheißen hat? Er hat uns ja hier gelassen. Wir haben diesen Frieden schon. Wir können gar nichts tun, um den Frieden zu bekommen, sondern Jesus hat uns den Frieden bereits gegeben. Aber wie können wir ihn empfangen? Ich möchte mal in eine Vorstellung hineinsetzen, damit wir da hineinkommen. Stell dich mal vor, eines Tages sind wir, ja, wir sind tot, und eines Tages sind wir alle bei Gott, und die Bibel beschreibt uns einen Zustand, sie beschreibt uns einen Zustand, wo alle Menschen eines Tages vor Gott stehen werden. Da werden alle Leute vor Gott stehen, und alle werden ihre Knie beugen vor dem lebendigen Gott. Egal, ob sie an Allah geglaubt haben, egal, ob sie an Buddha geglaubt haben, egal, ob sie an gar nichts geglaubt haben, egal, ob sie Atheist waren oder ob sie an Gott geglaubt haben, alle werden eines Tages vor Jesus Christus stehen und werden ihre Knie beugen und werden sagen, hey, Jesus, du bist der Herr. Könnt ihr euch diese Dimension vorstellen? Egal, was Leute hier gesagt haben, egal, wie viel Macht sie hatten, wie viel Geld sie hatten, alle werden eines Tages ihre Knie vor dem lebendigen Gott stellen und werden sagen, Jesus Christus ist der Herr. Und dieser Gott, den alle Menschen eines Tages vor sich beugen müssen, dieser Gott steht hinter dir. Dieser lebendige Gott, dieser Gott, dem alle Macht gehört, dieser Gott, dem alles hier eigentlich gehört, er steht hinter dir. Kannst du dir diese Dimension vorstellen? Vor Gottes Herrlichkeit, beschreibt uns die Bibel, schmelzen alle Berge wie Wachs. Vor Gottes Herrlichkeit kann keiner bestehen. Und dieser Gott mit seiner Herrlichkeit, er steht hinter dir und er liebt dich. Dieser Gott hat gesagt, du bist mehr als ein Überwinder. Du hast die Möglichkeit, deine Probleme, die du hast, zu überwinden. Du hast die Macht zu treten auf Schlangen, Skorpione. Du hast Macht über alle Gewalt des Feindes. Das hat Jesus dir alles gegeben. Und Jesus liebt dich. Gott liebt dich von ganzem Herzen. Gott liebt dich, wenn du morgens aufstehst und in den Spiegel schaust. Gott liebt dich morgens, wenn du aufstehst und denkst, oh Mann, was ist das für ein Tag? Dann ist Gott da und liebt dich. Dann ist Gott da und freut sich an deiner Gegenwart. Gott liebt dich so, wie du geschaffen bist. Gott liebt dich mit deinem Körper. Du bist für Gott nicht zu dick. Du bist für Gott nicht zu dünn. Du bist für Gott nicht zu groß und auch nicht zu klein. So wie du bist, bist du perfekt für Gott. Gott liebt dich so, wie du bist. Versteht ihr? Und dieser Gott, er will mit euch leben. Und dieser Gott, der Schöpfer der Himmel, des Himmels und des Erdes, er liebt euch von ganzem Herzen. Und dieser Gott, er sagt zu dir, ich liebe dich von ganzem Herzen. Ich werde dich nie wieder loslassen. Ich habe dir alles gegeben, was ich kann. Nimm dieses Angebot an. Nimm dieses Angebot an und komm hinein in dein Potenzial. Gott hat so viele Gaben in dich hineingelegt. So viele Talente in dich hineingelegt. Gott hat so viele Fähigkeiten in dich hineingelegt. Und Gott hat viel, viel mehr mit dir vor, wie du denkst. Gott hat viel, viel mehr Möglichkeiten, wie du denkst. Und genau hier ist der Knackpunkt, der Schlüsselpunkt in dem Thema Frieden. Wenn du erkennst, wer du bist vor Gott, dann ist Frieden total einfach. Total. Wenn du erkennst, dass du geliebt bist von Gott und dass der Gott der Götter hinter dir steht und mit dir kämpft, dann kann kommen, was will. Alles ist egal, weil Gott hinter dir steht. Könnt ihr euch diese Dimension vorstellen? Der Gott der Götter, vor dem eines Tages sich jedes Knie beugen wird, dieser Gott ist bei dir. Und wenn du das in deinem Kopf verstehst, wenn du diese Schlüsselposition wirklich einnimmst und sagst, mein Gott, dem vertraue ich von ganzem Herzen, dann ist dieses Thema Friede ganz einfach. Weil die Bibel beschreibt uns eine Möglichkeit, wenn wir diese Sachen annehmen, dann kommt der Friede automatisch. Er kommt automatisch und du kannst dich gar nicht anstrengen, irgendwie das anzunehmen, sondern Jesus gibt dir seinen Frieden automatisch, wenn du mit ihm lebst. Wenn du in dieser Bewusstsein drin bist, wenn du in diesem Bewusstsein drin bist, dass Gott alles für dich getan hat, dass Gott alles für dich vorbereitet hat, dass Gott alles für dich schon geschaffen hat, du kannst gar nichts mehr tun. Wenn du in dieser Bewusstsein drin bist, dann hat Gott alles für dich getan und du kommst in den Frieden Gottes hinein. Und Gott will, dass wir in den Frieden Gottes hineinkommen. Ich möchte mal ein Beispiel erzählen von einem, der wirklich Frieden hatte. Der Frieden hatte, weil er wusste, wer er ist mit Gott. Das war der David, also David in der Bibel. Er war eigentlich ein Hirtenjunge, hat da ein paar Schafe gehabt und hat nicht viel gemacht. Er war einer von den Brüdern, wo nicht so der Checker waren und durften nicht in Krieg rein. Alle seine großen Brüder und die starken großen Brüder waren die, wo im Krieg waren, aber er musste auf die Schafe aufpassen. Und eines Tages kommt dieser David zum Volk Israel und das Volk Israel hat gerade ein Problem gehabt mit Goliath. Alle Leute in Israel hatten Angst vor diesem Mann, vor diesem Philister. Alle Leute hatten Angst vor diesem Goliath. Und David hat gesagt, hey, was macht dieser Goliath gegen mein Volk? Versteht ihr? Er hat gewusst, Gott steht hinter seinem Volk. Gott steht hinter seinen Leuten. Und er hat gewusst, auch dieser mächtige Mann, er kann nichts gegen unser Volk tun, weil Gott hinter uns steht. David hat genau gewusst, ich bin nicht so stark wie er. David hat genau gewusst, ich habe auch nicht diese Ausrüstung wie er. Ich habe auch nicht diese Ausbildung wie er. Ich habe auch keine so coolen Waffen wie er. Aber ich weiß, ich habe Gott hinter mir. Und dieser David hatte Frieden. Versteht ihr das? Wenn du dir bewusst bist, was du hast in Gott, dann strahlst du so einen Frieden aus und du kannst Dinge ganz anders sehen. Du kannst Dinge total anders sehen. Das ganze Volk Israel damals hat diese Situation mit der Brille der Unzufriedenheit gesehen. Sie haben alle gemeckert, sie hatten alle Angst. Und Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Jesus hat die Welt überwunden, indem er am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Nimm diese Wahrheit an. Im Herzen, nimm diese Wahrheit an. So wie David es angenommen hat und hat genau gewusst, Gott ist derjenige, der alle Probleme lösen kann. Und viele Leute leben in Problemen, weil sie diese Brille der Unzufriedenheit aufhaben. Diese Brille, genauso wie das Volk Israel damals, alle hatten Angst vor ihm und alle hatten diese Brille auf, Gott kann das nicht und wir haben Angst und die werden uns kaputt machen, wir schaffen das nicht. Aber einer hatte diese Brille auf, der Zufriedenheit, dieses Frieden, dieses Vertrauen zu Gott, hat gewusst, mein Gott steht hinter mir. So, wahrscheinlich war er ein bisschen kleiner wie der Goliath, aber hat genau gewusst, mein Gott steht hinter mir. Und dieser Goliath kann mir nichts antun. Versteht ihr dieses Vertrauen? Und das ist der Schlüsselpunkt. Das ist dieser Schlüssel für Frieden. Ich möchte euch mal eine Geschichte von mir erzählen, wo ich Frieden erlebt habe. Ich bin ja jetzt seit einem halben Jahr fertig mit dem Studieren. Und kurz vorm Ende des Studiums haben wir so eine mündliche Prüfung gehabt. Und ich habe nicht gewusst, dass wir die haben. Und ich fand es auch nicht so lustig an dem Tag. Auf jeden Fall, ich habe so eine Fahrgemeinschaft gehabt mit noch anderen zwei Schülern. Und ich habe wahrscheinlich vergessen aufzuschreiben. Und wir hatten dann diese mündliche Prüfung an dem Tag. Und morgens sind wir in die Schule gefahren und die beiden waren so aufgeregt im Auto und haben dann so rum erzählt, oh, heute Tag haben wir, um 11 bin ich dran, du bist um 10 dran und so. Und ich dann, womit? Und die Sache, wo wir schon 2 Wochen dran lernen und so. Ich sage, wie 2 Wochen dran lernen? Naja, heute ist doch unsere mündliche Prüfung, Daniel. Und ich, oh. Und ich weiß nicht, kein Plan, wie das war. Auf jeden Fall war ich noch der Erste, wo dran war, um 7.50 Uhr. Und ich habe dann gesagt, nee, ich habe denen gar nicht erzählt, dass ich nicht gelernt habe. Wahrscheinlich würden sie sonst umfliegen. Und ich habe dann gebetet zu Gott, sag Gott, du siehst, ich habe nichts gelernt. Du siehst, ich habe eigentlich überhaupt nichts drauf. Du siehst eigentlich, ich habe eigentlich gar nicht gelernt, ich weiß eigentlich gar nichts über das Thema, aber du bist ein Gott, der stellt sich hinter seinen Kindern. Ich weiß, dass Gott unterstützt keine Faulheit, aber Gott unterstützt seine Kinder. Und dann habe ich gebetet, dass der Herr mir da hilft. Und es war so eine coole Prüfung, ich bin da mit einer 1,3 rausgegangen. Ja. Ja, und das kann ich einfach nur sagen, zur Ehre Gottes. Und danach haben die Leute mich gefragt, wie ich das gemacht habe. Und ich habe gesagt, keine Ahnung. Auf jeden Fall, die haben dann gesagt, ey, du strahlst so einen Frieden aus. Und ich glaube einfach durch diesen Frieden Gottes, der hinter mir steht, dieser Friede Gottes, den ich habe, nicht deswegen, weil ich irgendwas Cooles tue, sondern weil ich Gott vertraue, kann Gott mich gebrauchen. Und ich möchte euch einfach ermutigen darin, dass ihr euch bewusst werdet, wer ihr seid in Christus. Ihr seid absolut geliebte Leute. Gott hat alles in euch hineingelegt. Ihr habt die Fähigkeiten, besser zu sein wie die Welt. Ihr habt die Fähigkeiten, ihr habt den Heiligen Geist in euch. Ihr habt Fähigkeiten, die sind überdimensional in euch. Gott liebt dich. Gott liebt dich, so wie du bist. Ich lade dich ein, dass du diese Dinge einfach loslässt. Diese ganzen Minderwertigkeitsgefühle, diese ganzen Angstzustände, diese ganzen Probleme, die du in deinem Herzen hast. Und nimm es so an wie David in der Bibel, der genau wusste, mein Gott steht hinter mir, was kann mir da schon geschehen? Die letzte Bibelstelle, da kommen wir schon zum Ende. Wie weit bin ich eigentlich so mit meiner Zeit? So, oh, genau 4 Minuten. Komm genau zum Ende. So, letzte Bibelstelle steht hier drin. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Hier zeigt uns die Bibel, dass wir den Frieden Gottes, wenn wir ihn im Herzen tragen, dann ist er größer wie unser Denken. Er ist größer wie unsere Vernunft. Er ist größer wie unsere ganze Vorstellung. Er ist größer wie alles, was wir uns jeweils vorstellen können. Wir können in Dimensionen hineinkommen durch den Frieden Gottes. Der ist phänomenal. Der ist so groß, das können wir uns gar nicht vorstellen. In die Bereiche, in die wir hineingehen können, wenn wir in Frieden Gottes leben. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird euer Herzen und Gedanken bewahren, so sagt es uns die Bibel. Und ich möchte euch einfach auch diesen Segensspruch heute Abend geben, dass der Friede Gottes, der höher ist wie unsere Vernunft, eure Herzen bewahren wird. Und wisst ihr, der Friede Gottes geht immer dann weg, wenn wir Angstzustände in unserem Herzen drin lassen. Ich möchte mal was Krasses erzählen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt zu weit gehe, aber ich probiere es einfach. Das Leben hier auf der Erde ist kein Spiel. Das Leben hier auf der Erde, das ist wirklich ein Kampf. Gegen Fleisch und Blut, nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Gewalten und Mächten dieser Finsternis. Paulus erklärt es uns und er sagt, dass wir kämpfen nicht gegeneinander, sondern wir kämpfen gegen geistliche Mächte. Und wenn du bereit bist, in Gottes Dimension hineinzukommen, wenn du bereit bist und sagst, Gott, ich will mit dir die ganzen Sachen machen, der Teufel merkt es, der Teufel weiß es auch. Und dann werden Probleme kommen. Deine Familie wird sich gegen dich stellen. Deine Freunde werden versuchen, dich kaputt zu machen. Dann kommen Probleme wie Krankheiten. Dann kommen Probleme wie finanzielle Probleme. In der Schule kriegst du dann Probleme. Und diese Probleme versuchen, dich zu drücken, kaputt zu machen. Aber durch den Frieden Gottes kannst du alles überwinden, weil Gott hinter dir steht. Glaube ich, ich weiß, von was ich rede. Wir haben schon einen Haufen Sachen erlebt. Ich hatte auch schon mal das Privileg, unheilbar krank zu sein. Und Gott hat mich geheilt. Und es ist ein Privileg, wo man hat, wenn man im Glauben steht, dass Gott hinter einem steht. Dass Gott hinter einem steht, der alles erledigen kann, der alle Probleme wegschaffen kann. Gott kann dich heilen. Gott kann dich befreien. Gott kann dich aus deinem Problem herausholen. Gott kann dich wiederherstellen. Gott kann dir neue Freude geben. Gott kann dich zum Besten in der Schule machen. Ich glaube, ich hätte mir auch nie vorstellen können, dass ich studieren kann. Aber Gott gibt mir Fähigkeiten. Gott gibt mir Fähigkeiten. Das ist nur deswegen, weil ich Gott vertraue. Ich möchte dich damit ermutigen. Ich will mich nicht stolz darstellen, dass ich irgendwie besser bin wie ihr gar nicht. Sondern ich will euch ermutigen, dass ihr euch entscheidet und sagt, Gott, ich will dir vertrauen von ganzem Herzen. Dieser Schritt hin zu Gottes Vertrauen ist immer, dass du sagst, Gott, ich nehme deine Liebe an. Gott, ich nehme deine Liebe an und ich will, dass du in mir regierst. Wisst ihr, und dieser Kampf gegen das Fleisch und Blut ist kein Spiel. Wir werden erleben, wenn du dich entscheidest und sagst, hey, ich will mit Gott ganze Sachen machen, dann kann es sein, dass krasse Probleme auf euch zukommen. Aber wisst ihr was? Die Probleme sind gut. Weil wir dadurch stärker werden. Und wenn ihr euch durch die Probleme Gott vertraut, werdet ihr merken, wie ihr in eine Dimension hineinkommt, die ist wirklich größer wie unser Verstand. Und deswegen sagt Jesus, und sagt uns die Bibel, der Friede Gottes, der höher ist wie alle Vernunft. Es ist, durch den Frieden Gottes kannst du Dinge erreichen, die sind medizinisch nicht möglich. Durch den Frieden Gottes kannst du Dinge erreichen, die sind psychologisch nicht möglich. Durch den Frieden Gottes kannst du Dinge erreichen, die sind rein körperlich gar nicht möglich. Aber Gott will dich in Dimensionen hineinbringen, die größer sind. Gott hat viele, viele Fähigkeiten in uns hineingelegt. Und der Schritt ist da einfach zu sagen, hey, Gott, ich will mit dir ganze Sachen machen. Ich will mit dir ganze Sachen machen und in den Frieden Gottes hineinkommen. Und der Friede Gottes, der höher ist wie alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.